HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen mit Christiane Kreiner. Heute schon mit einem Blick auf morgen. Morgen findet er wieder statt. Ein Tag für die Musik. Hessen in Concert. In ganz Hessen wird es über 80 Veranstaltungen geben, Konzerte, Mitmachkonzerte von Klassik bis Jazz, Chor- und Liedfeste und Musik und Bewegung im Dialog, auch experimentelle Formen. Auf jeden Fall alles Musik made in Hessen. Wir wollen heute in den Archivschätzen schon darauf einstimmen. Ich habe eine Sendung gefunden, in der unser ehemaliger Musikredakteur Paul Bartholomei Musikaufnahmen aus den 1930er Jahren präsentiert. Orchestersplitter. Musik geborgen aus Trümmern. Paul Bartholomei führt durch die Nachkriegsgeschichte der geretteten Tonaufnahmen der Frankfurter Funkorchester. Sicherlich kannte das Repertoire des Reichssenders Frankfurt in den 30er Jahren eine Menge Ohrenschmaus von der eben gehörten Sorte. Ein Beispiel wenigstens wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Im Übrigen muss diese Sendung über den damaligen Frankfurter Rundfunk mit einer einschränkenden Vorbemerkung beginnen. Die Auswahl an Musik, die ich Ihnen in den kommenden 45 Minuten präsentieren kann, kam durchaus zufällig und willkürlich zustande. Denn fast das gesamte Tonträgerarchiv des früheren Frankfurter Senders wurde 1944 bei einem Fliegerangriff vernichtet. Was ich Ihnen heute anbieten kann, ist fast die gesamte klassische Musik, die aus diesem Bestand gerettet werden konnte. Wären nicht einige Perlen darunter, man müsste dieses Überbleibsel traurig nennen. Doch von den Perlen nachher mehr. Ich habe nämlich das Musiklein von eben beiseite gelegt wie ein angebissenes Butterbrot. Es ist noch keineswegs zu Ende. Gönnen wir uns also den Rest, zumal der Operettenschmalz aus dritter Hand sich unversehens zu einem Kessen Charleston-Gebilde mausert. Thank you. Falls Sie sich für den Titel des Werkes interessieren, es nennt sich »Das verhexte Echo« und stammt von Georg Lohmann, der eben auch die Soloposaune blies. Franz Haug dirigierte das kleine Orchester des Reichssenders Frankfurt in einer Aufnahme von 1937. Neben dem kleinen Orchester, das ich damit hinreichend gewürdigt habe, gab es auch das Frankfurter Funkorchester. Und sein Chefdirigent in den 30er Jahren war kein geringerer als Hans Rossbaut. Einen besseren hätte man wohl kaum finden können. Rossbaut war nicht nur ein hervorragender Könner und sensibler Musiker, er gehörte auch zur qualifizierten Minderheit jener, die für die Daseinsberechtigung avancierter Musik stritten, und war darüber hinaus einer der ganz wenigen Dirigenten, die sich über neue Präsentationsmöglichkeiten Gedanken gemacht haben. Seine Initiative führte im Jahre 1931 zu einer denkwürdigen Veranstaltung des Frankfurter Senders, von der sich zum Glück einige bruchstückhafte Tonbanderinnerungen erhalten haben. Rossbaut lud Arnold Schönberg nach Frankfurt ein. Schönberg kam und hielt einen Vortrag über seine Orchestervariationen Opus 31. Am Tag darauf erklang dann dieses Werk in einem Rundfunkkonzert unter Rossbauts Leitung. Sie hören also nun zunächst Schönbergs Stimme mit einem Ausschnitt seines Frankfurter Vortrags. Ich befinde mich in einer Minderheit, nicht nur gegenüber den Freunden leichter Musik, sondern auch gegenüber den Freunden ernster Musik. Niemandem fällt es ein, die Helden anzufeinden, die den Flug über den Ozean oder zum Nordpol wagen. Denn ihre Leistung wird rasch jedem offenbar. Aber obwohl die Erfahrung gezeigt hat, dass viele längst schon Pfadfinder auf einem klar bewussten Weg waren, als man sie noch für halb irrsinnige Wegsucher hielt, so wendet sich doch die Feindschaft der Mehrheit stets gegen die, die auf geistigem Gebiet ins Unbekannte vorstoßen. Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihr Recht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohrenschmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohrenschmaus verzichten soll. Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen. Und die Tätigkeit der Höhlenforscher, Nordpolfahrer, Ozeanflieger gehört zu diesen Notwendigkeiten. Und in aller Bescheidenheit sei es gesagt, auch die Tätigkeit jener, die auf geistigem und künstlerischem Gebiet Ähnliches waren. Auch diese haben Rechte, auch diese haben einen Anspruch auf den Rundfunk. Neue Musik ist niemals von allem Anfang an schön. Sie wissen, dass nicht nur Mozart, Beethoven und Wagner mit ihren Werken anfangs auf Widerstand stießen, sondern dass auch Verdis Rigoletto, Puccinis Butterfly und sogar Rossinis Barbier von Sevilla ausgepfiffen wurden und das Carmen durchgefallen ist. Nach diesen grundsätzlichen Vorbemerkungen kam Schönberg auf die Orchestervariationen Opus 31 zu sprechen. Auch davon nun ein kurzer Ausschnitt mit illustrierenden Klavierbeispielen. Der Mann am Klavier ist übrigens auch nicht irgendwer, sondern Erich Itor Kahn, ein Komponist und Pianist, der dem Schönberg-Kreis nahestand und dem ich später einmal in dieser Sendereihe einen gesonderten Beitrag widmen möchte. Wird in der zweiten Phrase in etwas veränderter Gestalt wiederholt, nämlich auf einen Takt zusammengedrängt. Vergleichen wir sie mit der ersten Phrase. Man kann erkennen, dass sie nur verkürzt ist. Die dritte Phrase, wieder zweitaktig, lässt den Auftakt dabei weg. Mit Auftakt würde es so aussehen. Und wenn auch der Schlussball analog der ersten Phrase ginge, so würde es so aussehen. Zum Vergleich die erste Phrase. Und nun noch einmal. Das Ganze sieht also so aus. Eine zweitaktige Phrase, eine eintaktige, eine verkürzte zweitaktige und bildet den Vordersatz. Der Nachsatz beginnt mit einer Verkürzung der dritten Phrase. Die dritte Phrase hat so geheißen. Und jetzt heißt es die erste so. Und ist zweitaktig. Es folgen nun als fünfte und sechste Phrase zwei Eintakter, was insofern günstig ist, als hier eine wenig variierte Wiederholung auftritt. Die fünfte heißt und die sechste. An dem ersten Eintakter, der fünften Phrase nämlich, wird nur der Auftakt kleiner genommen, beschwingter, drängender, steigernder. So ist ja unverändert und so heißt auch beschwingter, nicht damit kürzer Auftakt. Zusammen lauten die beiden Phrasen. Den Schlussfall des Nachsatzes bildet ein Dreitakter, der eine geringe Verbreiterung der ersten Phrase darstellt. Sie sehen, es ist meine Absicht, Ihnen immer zu zeigen, dass die einzelnen Phrasen immer nichts anderes sind als mehr oder weniger variierte Wiederholungen einer Grundgestalt. Soweit dieser Mitschnitt von Schönbergs Vortrag, der damals natürlich in voller Länge übertragen wurde. Am darauf folgenden Tag, dem 23. März 1931, erklangen dann die besprochenen Orchestervariationen in einem Rundfunkkonzert unter der Leitung von Hans Rosbaut. Auch hiervon hat sich ein Tonbandfragment erhalten, das vom Beginn bis zur Mitte der zweiten Variation reicht. Thank you. Soweit diese Reminiszenz an Arnold Schönbergs Gastspiel bei Radio Frankfurt im Jahre 1931. Ein Jahr später kam auch Anton Webern nach Frankfurt, um 6 deutsche Tänze von Schubert zu dirigieren, die er für Orchester bearbeitet hatte. Man kann dem Himmel danken, dass sich diese Aufnahme erhalten hat. Einige wenige Insiders wussten, dass Webern ein ganz ausgezeichneter Dirigent gewesen ist, was sich hier auch bestätigt. Denn die ständigen Tempomodifikationen setzen nicht nur eine gesicherte Schlagtechnik voraus, sondern auch eine schwer beschreibbare Suggestivkraft, die zu intensivem Musizieren zwingt und in diesem Falle Schuberts unschuldigen Tänzchen eine Dignität verleiht, die man ihnen nie zugetraut hätte. Aber ich will nicht weiter schwärmen, hören Sie selbst. Thank you. Unter der Leitung von Anton Webern spielte das Frankfurter Funkorchester 6 deutsche Tänze von Franz Schubert in Weberns Orchesterbearbeitung. Die Aufnahme entstand sozusagen kurz vor Toresschluss am 29. Dezember 1932. Einen Monat später kam Hitler an die Macht und kurz darauf wurden die Rundfunkanstalten gleichgeschaltet und dem Reichspropagandaministerium unterstellt. Radio Frankfurt änderte seinen Namen in Reichssender Frankfurt, was noch die harmloseste Änderung war. Verglichen mit den fruchtbaren Jahren vor 1933 gedieh im Frankfurter Funkhaus unter der Patronanz der Nazi-Häuptlinge wenig Originelles, galt doch bereits die Aufführung eines Bartok-Stückes als gewagt. 1937 entstand der folgende Konzertmitschnitt von Bartoks 5 Bildern aus Ungarn, der als Fragment erhalten ist. Man hört den Schluss des Bärentanzes, das darauffolgende Stück Melodie und den Anfang des Hirtentanzes. Die Stücke wurden dabei jedes Mal von einem etwas steifen Herrn angesagt. Nach dem Bärentanz hören Sie als drittes Bild aus Ungarn von Béla Bartók Melodie. Thank you. Nach der Melodie hören Sie als letztes Bild aus Ungarn Hirtentanz. Hier bricht das Band ab. Es waren 3 der 5 Bilder aus Ungarn von Béla Bartók, aufgenommen 1937 mit dem Orchester des Reichssenders Frankfurt unter der Leitung von Hans Rossbaut. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass wir es in dieser Sendung überwiegend mit trümmerhaften Bruchstücken zu tun haben, die aus dem Schutt des 1944 zerbombten Frankfurter Funkhauses geborgen wurden. Auch die folgende Musik kann ich Ihnen deshalb nur als Fragment anbieten. Es ist ein Ausschnitt aus dem Violinkonzert in B-Dur von Ottmar Schöck mit Alfons Bruhn als Solisten, eingespielt 1935. Auch diese Aufnahme von 1935 ist, wie gesagt, schwer kriegsbeschädigt. Sie hörten einen Ausschnitt aus Ottmar Schöcks B-Dur-Violinkonzert mit Alfons Bruhn als Solisten. Hans Rosbaut dirigierte das Orchester des Reichssenders Frankfurt. Zum Abschluss unserer Reminiszenzen an den Frankfurter Sender der 30er Jahre möchte ich noch an einen Frankfurter Komponisten erinnern, der vor einigen Tagen seinen 85. Geburtstag gefeiert hat und der bis heute dem Frankfurter Funkhaus verbunden geblieben ist, nämlich Fritz Holzwarth. Unter seiner Leitung entstand im Jahre 1938 mit dem damaligen Funkorchester eine Aufnahme seiner drei deutschen Waldidyllen. Leider ist auch von dieser Aufnahme im Krieg etwa die Hälfte verloren gegangen. Erhalten hat sich nur das erste Stück mit dem Titel »Vor Sonnenaufgang an der Waldlichtung« und der Schluss des dritten Stückes, das »Abends am Waldsee im Hochgebirge« betitelt ist. Wie bei den meisten seiner Kompositionen handelt es sich auch hier um naturverbundene Impressionen, die so manche Parallele in der Malerei kennen. Waldidyllen, eine Komposition von Fritz Holzwarth. Paul Bartholomei führte durch die musikalische Nachkriegsgeschichte des Funkorchesters mit geretteten Tonaufnahmen aus unseren Archiven. Raus aus den Archiven, rein ins Leben. Morgen, am Tag der Musik, geht es in ganz Hessen musikalisch zu. Hessen in Konzert ist das Motto. Über 80 Orchester, Chöre, Musikinitiativen, kleinere und größere spielen Musik aller Couleur. Von Klassik bis Jazz und das Ganze made in Hessen. Das ganze Programm für den Tag der Musik, Hessen in Konzert, finden Sie auf unserer Webseite hr2.de. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen morgen einen wunderbaren Tag für die Musik.